und nahm ihn ab und wickelt ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Und Maria Joses schaueten zu, wo er hingelegt war.